Diese Perspektive von Yogacara ist einfach zu fantastisch und zu wunderbar. Deswegen ist es vielleicht besser, dass für Shamatha ist es sehr, sehr nützlich, für Vipassana lieber erst lernen Theravada, dann lernen Yogacara. Sonst wird man verwirrt. Wenn ich mir ein Yogacara Sastra. Vipassana. Wenn ich ein Yogacara Sastra studieren möchte, soll ich die Sutra studieren oder? Nein, gleich Yogacara Bhumishastra. Erste 50 Chien, diese 16 Bhumis richtig studieren. Ja. Die sind sehr wichtig. Haben Sie schon? Nach Yogacara Bhumishastra, dann Cheng Wei Shurun. Cheng Wei Shurun ist mehr kompliziert, weil du hast verschiedene Meinungen. Ja. In Yogacara Bhumishastra ist nur Erklärung, keine Meinung, Auseinandersetzungen. Es gibt so die Yoga, Miaoqing Zhanglao, Miaoqing Zhanglao. Miaoqing Zhanglao ist gut. Zui Hao, ni Jung, ni Taiye, si Jung, ni Han Qingqing. Ta zizi meiyou jiang hen duo. Ta zi si Jung, ni Han Qingqing de. Han Qingqing. Han Qingqing. Zhu Jie. Ta zi li hai. Han Qingqing. Zhu Jie. Zhe ge. Si Ben Shu, ni you meiyou? Meiyou. Wo you, wo kei, ni kei na zai wo na ban. Wo you. Zhe li. 这里啊，那很厚的书，我有两本，这个比较古文的是，没有，连这种人能够看得懂，是先上的烟是比较白花，很容易看。 有，当然有。应该有，东芝法师，你有没有那个《三藏经》的 CD？西贝塔，西贝塔，里面有，你不需要看书比较方便，你的眼睛不会坏掉。是是是。不过，那个。 西贝塔里面好像没有含清净。有。西贝塔里面有含清净。 西贝塔里面东西超多的，连那些更大的都有。含清净。 他的注解是最好的，还有敦论的注解，敦章是 敦论， 敦论是。 zum Ningtao der Renu Tashie Menge. Zum Beispiel. Wie zu Sutilung der Juti. Nagatun. Nagatun. Ein Hauter Winti. Von Kirchinger, Ich bin so wie Kunzang. Ja, gut, also. Kunzang, ja. I went to pick up this, and he was. Diese Welt ist wunderbar, Michael. Muss man schon. All diese Anhaftungen, wunderschön. Wenn du mehr dich mit Buddhismus beschäftigst, dann findest du auch wunderschön. Diese Nichtwissen ist wunderschön. Warum? Weil es gibt kein Wissen. Weil alles von Nichtwissen entsteht. Das ist sehr schwer zu verstehen. Aber das ist nur Mahayana. Den Theravada findest du nicht. Die. Ist das die Konzept der Wahrheit in Theravada? Gibt, aber nicht, es wird nicht philosophisch entwickelt. Die ganze Mahayana-Lehre ist eigentlich auch basiert auf Theravada. Madhyamika, Yogacara, alles findet sich in Theravada. Nur nicht systematisch präsentiert, nicht philosophisch bearbeitet. Die Idee, dass Realität, alles Illusion ist in Theravada genauso. Es ist Buddhismus. Und die Yogacara-Philosophie ist die eigentlich historisch gesehen schon vor dem Buddha entstanden? Oder? Ja, es hat bestimmt ist eine Tradition, Yoga. Yoga-Tradition, die war schon vor Buddha, aber nicht so systematisch präsentiert. Buddha, Yoga existierte vor Buddha, bestimmt, aber nicht systematisiert. Patanjali war nach Buddha. Das war alles mündliche Tradition. In Indien gab es nicht Literatur. Alles war mündliche Tradition. Von den Lehrern zu den Schülern. Aber Yoga existiert so alt wie Indien Yoga. Kann man die Sutras relativ etwas datieren? Die Gelehrten dachten, dass die Vedas sind von den, als die Aryen in Indien eingedrungen sind, vielleicht vor 1500, 2000 BC ungefähr. Aber in der Tat, es hat absorbiert die Elemente von indischer Zivilisation, die vor den Aryen da war schon. Indien, die Vor-Arya-Zivilisation hatte schon Yoga. In Mohenjo-Daro findest du verschiedene Statuen von Yogis in Padmasana. Und Mohenjo-Daro ist, ich glaube, 10.000 BC schon, oder 15.000 BC sogar. Indische Zivilisation ist sehr, sehr alt. Noch älter als chinesische Zivilisation. Das war alles mündliche Tradition, Buddhismus auch. Buddhismus, die Bücher von Buddhismus waren erst niedergeschrieben 500 Jahre nach dem Tod von Buddha. Das ist lange Zeit, 500 Jahre. Die Inder dachten, dass das so heilig ist, dass man darf, es gab schon Schrift in der Zeit von Buddha, aber sie dachten, dass es so heilig ist, wenn es niedergeschrieben wird, dass es wird dann missverstanden. Deswegen, es hat durchgesetzt als mündliche Tradition, obwohl Schrift existierte schon in der Zeit von Buddha. In den Sutras ist erwähnt, in der Zeit von Buddha gab es schon als Beruf diese schriftliche, sie haben diese Transaktionen von Geschäftsleuten, Transkription und so. Es gab Beruf. Und Schrift, das sie benutzten, waren semitische Schrift. Das heißt Charoshti. Charoshti heißt Maul von dem Esel, weil er sieht, diese semitische Schrift sieht so wie Maul von Esel. Sie nennen das Maul von Esel. Dann sie dachten, wenn man was niederschreibt, diese heiligen Sachen, so wie Vedas oder buddhistische, dann es verliert Wert. So starke Glaube hatten sie. Heute ist schon diese Tradition praktisch verloren. Wenn man liest, was die alten Inder, Chinesen und Griechen gedacht haben, dann wir sind nicht, wir sind sozusagen primitiven, niedrigste Stufe. Westliche Philosophie meinen Sie? Ne, meine ich diese Literatur, die wir jetzt haben, und Kultur und so. Verglichen was sie hatten in China oder Indien oder Griechenland vor 2000, 3000 Jahren. Wir sind primitive. Sprache, die sie anwendeten, so erhabene Sprache auch. Dann kein Wunder, dass sie wollten nicht das niederschreiben. Denn wenn sie das niederschreiben, dann verliert sich diese Kraft von Überlieferung. Als die Muslimen Indien erobert haben, dann sie haben lieber alle Bücher in Ganga geworfen oder gebrannt, als sie berührt von den Nicht-Initiierten, dann lieber verbrennen und in Wasser werfen. Deswegen, die meisten Sachen sind nicht übergeliefert. Was wir jetzt haben, sind nur Fragmente, genauso wie griechische Philosophie. Es waren tausende Bücher, was wir haben, sind nur kleine Fragmente. Aber hier war es umgekehrt. Als die Muslime Spanien erobert haben, das haben wir die ganze Kultur in Europa gebracht. Die europäische Kultur ist sehr jung, verglichen mit Asien, sehr, sehr jung. Aber diese Tradition von Überlieferung von Lehre zu dem Schüler ist praktisch verschwunden. Aber die ganze Kultur, spirituelle Kultur, das ist Tradition von Überlieferung. Lehre direkt zu Schüler, nicht auf Schriften basiert. Okay, dann gibt es irgendwelche Themen zu diskutieren. Was hat Kerstin zu sagen, unsere neue? Hast du irgendwelche Frage oder etwas, was du lernen möchtest? Dass du nicht hier warst, ich habe ein bisschen Shamatha erklärt. Und in den Abenden, ich habe angefangen, ein bisschen von einer Sutra zu lehren. Das heißt Sandhi Nirmochana Sutra. Diese Sutra ist die Grundlage für Yogacara. Yogacara, weißt du, was Yogacara ist? Das ist Richtung in der buddhistischen Philosophie, die behauptet, dass eigentlich alles, was wir erfahren, ist Geist. Und wenn man es nicht dogmatisch interpretiert, das ist sozusagen der schnellste Weg zu Klarheit. Das ist eigentlich nicht, es wurde nur systematisiert, aber diese Schule eigentlich ist Zusammenfassung von Tradition von buddhistischer Yoga. Nichts anderes. Es braucht nicht unbedingt durch diese idealistische Schule interpretiert werden. Es ist einfach Tradition von Yoga. Deswegen ist es so interessant. Jetzt, es gibt so viele verschiedene Meinungen in dieser Schule. Das ist ziemlich kompliziert. Und diese Meinungen sind alles verschiedene Erfahrungen von den Yogis. Aber dass die Welt geistgemacht ist, das ist ja nicht nur Yogacara, ne? In Theravada kommt dann. Aber es wird nicht philosophisch weiter verarbeitet. Es ist da, natürlich, es ist da. Genauso Madhyamika ist auch da. Es ist keine neue Ideen, die sind da. In Sutta Nipata findest du. Der Nagarjuna zitiert Sutta Nipata für seine Argumente, nicht die Mahayana Sutra. Was ist jetzt nochmal ganz genau Geist? Geist ist viele Sachen zusammen. Geist ist Instrument des Denkens. Geist ist Denken auch. Geist ist viele Sachen zusammen. Instrument des Denkens, Denken selbst und diese Fähigkeit, Objekte zu unterscheiden. Das alles ist Geist. Also wenn ich eine Entscheidung treffen möchte oder muss oder zu treffen habe, was trifft die Entscheidung dann? Ja, es sind viele Faktoren da beteiligt. Man kann sie nicht, aber die Hauptfaktor, Chetasika von Entscheidung, heißt Adimoksha. Adimoksha ist Entscheidung. Wenn Entscheidung da ist, dann gibt es diese Chetasika Adimoksha. Deswegen, ich habe erklärt, dass Adimokshiki Manasikara, die in Geiste machen im Sinne von Entscheidung. Und Adimoksha ist natürlich verbunden, sehr eng verbunden mit anderen Faktoren. Es kann nicht unabhängig entstehen. Aber schon bevor Bewusstsein da ist, muss schon eine Entscheidung getroffen sein, ne? Nein, das sind dann die Tendenzen des Geistes. Das ist da auch Chetana. Nach der Abhidharma Kosha gibt es zwei Sorten von Chetana. Erst macht man, konstruiert man etwas in den Geistes und dann macht. Und man, also zwei Momente. Damit man etwas macht, muss man es erst im Geiste konstruieren. Und an diese Konstruktion im Geiste sind viele mentale Faktoren beteiligt. Auch Adimoksha natürlich. Aber es gibt auch Chanda, diese Wunsch. Es gibt auch Vitarka Vichara, diese Kraft des Geistes, das den Geist zu dem Objekt führt, das es ermöglicht, dass er bei dem Geiste bleibt. Das alles beteiligt sich an dieser Konstruktion im Geiste, das dann wird manifestiert als etwas Machen. Was ist denn in der die Rolle des Gehirns in der Philosophie? In der buddhistischen Philosophie Gehirn hat nur unterstützende Rolle. Der Sitz des Geistes nach der Theravada Philosophie ist Herz, nicht Gehirn. Gehirn sozusagen stützt diese Funktion des Herzens. Herz ist Sitz des Geistes. Auch in Yogacara? In Yogacara Geist ist alles. Deswegen es hat keinen Sitz. Das ist Geheimnis von des Geistes. Deswegen Sutra, dass wir jetzt angefangen zu lernen, heißt Lesen von tiefem Geheimnis. Geist hat keinen Sitz. Das ist Geheimnis des Geistes. Aber wenn wir es schon irgendwo platzieren müssen, dann lieber in Herz als in Gehirn. Aber Geist hat keinen Sitz. Das ist sein Geheimnis. Dieses Geheimnis musst du im Herzen lesen. Hm? Im Labor. Wenn du dieses Geheimnis gelesen hast, dann das ist schnellster Weg zur Erleuchtung nach der Yogacara. Was du als Geist fest, ist nicht Geist, sondern deine Vorstellung von Geist. Und diese Vorstellung von Geist ist die Welt von den Wesen. Deswegen diese Welt ist eine Illusion. Hm? Ich brauche in meiner Welt eigentlich gar keine Wesen. Mich interessiert erstmal zu verstehen, wie die Welt vor Entwicklung der Wesen. Also ich glaube an so eine Art Evolution. Das ist das. Na gut. Und, da muss ich erstmal die Welt vor den Wesen erklären. Solange du glaubst, ist okay. Aber an Glauben darf man nicht anhaften. Das ist sehr wichtig. Jetzt Kerstin kommt ja, am Ende. Ist sie da? Ich kann mich erinnern, du hast du manchmal so von dem unterscheidenden Geist gesprochen. Ja. Was verstehe ich darunter? Zum einen dieser unterscheidende Geist, das ist manchmal. Das ist besonders Yogacara. In Yogacara. Illusion kommt von Vorstellung von wahren Subjekt und Objekt. Und diese Vorstellung kommt eigentlich durch diese Karma-Anhaftung und so weiter, die dann unsere Samsara sind. Diese Vorstellung heißt Vikalpa oder Abhuta Parikalpa. Und nach der Philosophie der Yogacara, diese Abhuta Parikalpa, dualistisches Denken. Diese, nach der Theorie von Yogacara, dieses dualistisches Denken im Gegensatz zu Madhyamika, zu Nagarjuna, muss man als existierend betrachten. Weil wenn es nicht mehr da ist, das ist Inhalt von Erleuchtung. Deswegen, es muss akzeptiert werden als existierend. Madhyamika akzeptiert es nicht als existierend. Also diese Denken, unsere Denken, dualistische Denken existiert, aber existiert nicht so, wie wir ihn wahrnehmen. Es existiert als Leerheit. Das ist Meditation von Yogacara. Und existieren als Leerheit heißt nicht existieren im wahren Sinne, weil Leerheit ist bedingte Entstehung ist nicht Existenz und auch nicht Nicht-Existenz. Wenn man das versteht, wird man schlau. Tom zu Weise hat große Freude. Wenn eine Sache, wo ich mir nicht sicher war, bei den buddhistischen Gelübden, nenne ich das mal, wo es darum geht, alle Wesen mit zu befreien, beim Bodhisattva. Das bezieht sich, das ist eine Perspektive wirklich, wo dann in meinem eigenen Geist, sag ich mal, die Wesen, die dort existieren, gemeint sind. Das ist keine Perspektive, die jetzt davon ausgeht, dass ich den Geist von Dhammadipa mit zu erlösen oder sowas. Ich habe schon erklärt, im großen Sutra von Transzendentale Weisheit, der Subhuti fragt, Buddha, in dem nach der buddhistischen Lehre die Wesen nicht existieren, für wen dann der Bodhisattva übt, die Vollkommenheiten, für wen will er üben? Wenn der Buddha sagt, der Bodhisattva übt, Wesen existieren nicht, wie kann er üben für die Wesen? Für die Wahrheit ist. In der Wahrheit gibt es keine Geizigkeit. Deswegen der Bodhisattva ist Dana Parami, Freigebigkeit. In der Wahrheit gibt es keine nicht Freigebigkeit. Wenn es in der Wahrheit auch keine Freigebigkeit gibt. In der Wahrheit, alles ist Freigebigkeit. In der Wahrheit ist alles gegeben. Deswegen der Bodhisattva übt Dana. In der Wahrheit gibt es keine unmoralisches Verhalten. Deswegen der Bodhisattva übt Sila. In der Wahrheit gibt es keine Faulheit. Deswegen der Bodhisattva übt Anstrengung. In der Wahrheit gibt es keine Nicht-Toleranz. Deswegen der Bodhisattva übt Akzeptanz. In der Wahrheit gibt es keinen Moment ohne Konzentration. Deswegen der Bodhisattva übt Konzentration. In der Wahrheit gibt es keinen Moment ohne Nichtwissen. Deswegen der Bodhisattva übt Weisheit. Aber in der Wahrheit gibt es doch gar nichts Konkretes. Du hast es gesagt. Das ist die Perfektion. Gar nichts ist viele. Aber das ist sehr schwer zu verstehen. Deswegen immer normale Menschen, wenn man sagt leer, dann sie denken, etwas fehlt. Aber in der Leerheit ist alles voll. Das ist ganz andere Vorstellung. Das ist sehr schwer zu verstehen. Normalerweise, wenn ich jemandem sage, ich bin leer, dann mach nichts, komm, trinken wir ein Bierchen. Ist das nicht so? Es wird schon okay. Aber solche Leerheit ist gar nicht gemeint. Leer von selbst gemeint, ne? Oder von einem selbst. Deswegen Leerheit nicht so leicht zu verstehen. Weil es nicht so leicht zu verstehen ist, die Leute haben Angst vor Leerheit. Der Bodhisattva ist einer, der keine Angst vor Leerheit hat. Warum in der Leerheit nichts fällt? Ich kann auch gar nicht sehen. Es ist alles drin. Weil es da keine Dualität gibt. Und warum der Bodhisattva braucht Leerheit? Damit er sich einreden kann, es gibt eine Lösung. Weil die Leerheit hat zwei Aspekte. Ein ist unbeweglich, formlos. Und ein ist mit Form auch. Leerheit enthält alles. Deswegen Leerheit mit Form? Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Das ist schwer zu verstehen. Deswegen Nichtwissen ist Erleuchtung. Sehr schwer zu verstehen, Mahayana. Aber muss man sich Mühe geben. Wenn man versteht, Herz öffnet sich. Deswegen der Weg von Mahayana ist so wunderbar.